Yeah. Du musst blasen, wie bei den Spielen von Super Nintendo. Und ich starte in deiner Hut jetzt ein Kugel-Inferno. Die Kugeln trafen deinen Kopf und ein Pulli von Kento. Ohne Gnade, ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ey, ey, ey, ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ey, ey, ey, ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ich bin nicht Conor McGregor, no. Pico, jetzt kommen die Gangster, yeah. Ich hab in Rotterdam Männer, si. Oder mit Vollbart im Mekka, yes. Mein Leben ist halt gesetzlos, oui. Du suchst in Absteigedeckung, ah. Ich schieß so lange auf dich, bis du denkst, dein Not wäre ein Stadtteil Aleppo. Komm mal rein, wie bei Columbine, mit der 45, kein Emoji-Like. Meine Rolli scheint nur Drogen, wie geil, fick ein Promi-Vibe. Heute Doggy-Style, fick die Polizei und dein Mode-Hype. Bringe Kohle rein mit dem Drogenpreis, OG-Life, mein Copyright. Los Angeles wie Kobe Bryant. Steh alleine, fall alleine, der beste deutsche Rapper aller Zeiten. Seid ihr sicher, denn normalerweise kann nur der Boxtrainer mir das Wasser reichen. Und sonst keiner. Ich lass Zahlen sprechen, denn der Hype ist da. Millionen. Du lässt Zahlen sprechen, 31er. Du musst blasen, wie bei den Spielen von Super Nintendo. Und ich starte in deiner Hut jetzt ein Kugel-Inferno. Die Kugeln trafen deinen Kopf und ein Pulli von Kento. Ohne Gnade, ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ey, ey, ey. Ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Ey, ey, ey. Ich hol das Dinero wie Numan Gomedov. Niggas don't want these issues, issues. Everything come with a pistol, pistol. Ripping off layers of skin when it hits you. You a snitch, nigga, I ain't dice. Bang, bang, this gang, gang. Fuck AFD, nigga, no cap. I point straps, I won't miss. Pussy niggas dying for the wrong shit. I don't take orders, I own shit. I live down the street from Drake and Kanye. All niggas do is work. All I do is stay down the street from Drake and Kanye. Drake and Kanye. They wonder why I'm still rich. Nigga, you own two. I'm at the crib with your bitch, nigga. I'm a six-figure nigga. Nose big as jiggers. I ain't with the shit. I will end it in any beat. Tell them send it my way. Hanging sideways. Out the Lamborghini, racing bitches in the IA. Like my bitches, like I like my cars, black and German. Catch me if you can, Richard Sherman, red and gold. Gucci bandana hanging out my pocket, throw it in the furnace. Du musst blasen, wie bei den Spielen von Super Nintendo. Und ich starte in deiner Hut jetzt ein Kugel-Inferno. Die Kugeln trafen deinen Kopf.